Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge 126 des Newsbildcasters Podcast. Das ist richtig. Ja, der Heute wie immer Max. mit dem Tobi. Ja, hallo und dem Max neben mir. Hallo. Der tatsächlich, also man hat nicht mehr so Angst vor dir. Wegen Also meiner Hand. wegen deiner Die Hand. war da letztes Mal auch schon wieder gut. Echt? Ja, Nee, oder? nee, nee. Da warst du noch, das war Ah, nee, stimmt. Das vor war ein dem Tag vorher, ja. ominösen Freitag, an dem Das ist ja du richtig. auseinandergeschraubt wurdest. Ist auch tatsächlich, also man sieht, es sind noch so zwei kleine Ja, rote man sieht Stellen. halt die ein bisschen quasi das leichte Narbengewebe da, wo die Stäbe in meine Haut reingegangen sind, aber es ist schon ziemlich gut. Ja. Ja. Und so Narben, das macht ja auch interessant. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch bei Leuten gesehen, um noch einen kleinen Exkurs zu machen, oder ich kenne auch Leute, die hatten mal die Hand gebrochen, die haben da so eine Platte drauf gekriegt, dann hast du einfach so eine lange Narbe an der Hand, das sieht schon richtig scheiße aus. Das sieht Ja, wirklich kacke aus. klar. Also, weißt du, an so einem Knie, wo du dann immer hinguckst oder am Bein oder so, da sieht ja so eine Narbe, meinetwegen. Oder noch am Arm, aber an der Hand. Bist halt, also deine Ich Karriere muss auch als sagen, Handmodel ist dann doch irgendwie ja, wobei hin. ich habe tatsächlich eine Narbe an meiner Hand, da habe ich mich nämlich mal geschnitten an einer Scherbe. Aber in der Innenfläche, die sieht man auch fast nicht. Ja. Ja, so ist das. Naja, aber es geht bergauf mit Richtig. der Rechtshändlichkeit. Naja, nichtsdestotrotz oder gerade deswegen haben wir auch einen fantastischen, hoffentlich fantastischen Whisky hier am Start, mal wieder. Der kommt wie so oft von unserem lieben Hörer Olaf. Und zwar ist es ein Vettern Cairn. Ich würde Ja, sagen, so spricht Fettern, man es aus. Kellen. Vettern Cairn. 19 Jahre alt, Vintage 1995, im Bourbon Cask gefinished. 58,3% sanfte und von Arnhem nahe Halbar. Wahrscheinlich ist das gälisch und wird komplett anders ausgesprochen. Aber ich habe ja keine Ahnung. Ja, wird schon passen. Mein Sprachtalent ist doch irgendwo verloren gegangen im Kindergarten auf der Rutsche. So, ja, wir haben schon eingegossen. Der riecht tatsächlich sehr intensiv, schon auch so, wenn man nicht an der Nase hat, finde ich. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, im ersten Moment fand ich, roch der so ein bisschen fast buttrig, fettig so. Putrig, fertig. Hast du wieder Ganz mit dem kurz. alten, eingebutterten Lappen die Gläser gespült? Genau. Ich habe echt kurz gedacht, ob das. Aber jetzt ist ja, kennt man ja manchmal so. Also so ein bisschen Fett hat der gerochen, im positiven Sinne. Wieso? Ja. Aber das ist nach der Zeit ein bisschen weggegangen. Und jetzt ist der. Ein klein bisschen ist auch noch da, aber ist Ich recht weiß auf jeden süß. Fall, was du meinst. Sehr gut. So, Buttrig war jetzt vielleicht auch Shortbread so ein falsch. bisschen Ja, auch. Shortbread. Also, weil es ist natürlich auch trotzdem, der ist schon sehr süß. Das ist auch trotzdem da. Aber so ein bisschen, also als würde das sehr viel süßer riechen, wenn nicht das Fett da, also das Fett da wäre, weißt du? Ist auf jeden Fall, also ich muss mich erstmal gerade ein bisschen dran gewöhnen, weil natürlich an die 60% ist Ich natürlich finde im den Näschen schon echt gerade öffnend. nicht so intensiv. Also ich würde dem, wenn mir den so hinhalten würde. Also nicht so intensiv vom Alkohol her. Aber ich bin noch ein ganz klein bisschen verschnupft. Naja, jetzt nicht mehr. Ja, Moment, ich mach Mund, Nasenspülung. Boah, ich glaube, da bläst jetzt Gehirn raus, oder? Nasendusche in Fassstärke. Ja, und dann Ist auf jeden Fall super süß so. süß, Also so aber auch so ein bisschen. reife gelbe Frucht habe ich so. Also so. Ja, so eine sehr reife Nektarine vielleicht. Ja. Reifes Steinobst. Ja, das trifft es ganz gut. So Aber ich reife finde, der hat auch so ein Nektarine. bisschen was Blumiges. So Vielleicht sogar so ein leicht. bisschen Kamille. Ja. Ich würde sagen, wir nehmen mal einen Ja. Schluck. Jetzt in Fassstärke. Ultrafloral. Aber auch so ein bisschen Obst natürlich schon. Ich habe so ein bisschen so ein bisschen Veilchen oder so. Okay. Also so Veilchen, ja. Lavendel, irgendwie sowas. So. Lavendel könnte tatsächlich sogar ein bisschen sein auch. Wobei, da könnte ich jetzt wieder einen Exkurs aufmachen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, war vor ein paar Tagen mit meiner Liebsten baden. Und ich weiß nicht, wir waren etwas länger, 2 Stunden beim Baden. Wir waren danach auch mega fertig. Aber ich weiß nicht, ob ich nicht davon immer noch so ein Lavendel mit mir rumtrage, gefühlt. Das ist eingezogen. Aber das nur mal wieder als Exkurs zurück zum Whisky. Ja, jetzt wäre die Frage, was ja passiert, wenn du einfach 2 Stunden in einem Fassstärke-Whisky liegen würdest? Ja. Ich glaube, der wäre auch also eingezogen. Ey, ich sag ganz ehrlich, ne, ich habe ein bisschen das Wasser etwas heiß gemacht. Sagen wir so, ich habe vielleicht etwas vergessen, kaltes Wasser dazu zu machen. Deswegen war es sehr heiß. Und die Temperatur ist auch sehr lange gehalten in der Badewanne. Es war echt krass. Deswegen gab es auch keinen Grund, jetzt viel früher rauszugehen. So war es sehr angenehm. Aber ich muss ja tatsächlich sagen, also ich finde Baden... Ich gehe sonst nie baden, ja, aber ich war danach baden, tot. Baden allein schon nicht geil. Ja. Aber baden zu zweit ist echt richtig scheiße. Ja, wenn dich halt 2 Stunden lang wenig bewegst und okay, keine Ahnung, dabei eine Flasche Riesling. Okay, wir haben auch eine Flasche Riesling dabei getrunken. könnte unter Umständen dazu beigetragen haben, dass wir etwas fertig waren danach. Ja, okay. Aber dann wirklich danach war nicht so spät am Abend dann und wir sind einfach so richtig komatös dann in den Schlaf gefallen. Okay. Ja, aber nee, sehr entspannt. Es hat der den Entspannungseffekt gehabt, den wir uns davon erhofft haben. Aber vielleicht gut, krass. Ihr seid ein bisschen kleiner. Bei mir ist Baden allein groß, schon super ätzend, weil entweder gucken die Füße raus oder die Knie oder der Oberkörper und ist alles nicht geil. So. Okay. Naja. Egal. Zurück genug dazu. Ja, ist halt schon, ich würde sagen, ist schon irgendwie so ein typischer Highland-Whisky, weil du hast so irgendwie so ein bisschen dieses Florale und ein bisschen Obst dabei, vielleicht so ein ganz bisschen, ja, so Kräuter. Ja, so eine leichte Malzigkeit auch, aber ja, bei einem Fassstärke-Whisky, gut, natürlich ist die da auch irgendwo ein bisschen da. Ich muss sagen, so den Bourbon finde ich jetzt nicht so stark. Oh, ich finde den im... Doch. Ich finde den im Abgang so ein bisschen... ist der drin. Mhm. Den Abgang finde ich ein bisschen... ich habe gerade nochmal einen Schluck genommen gehabt, als du gerade erzählt hast. Und genau in dem Moment, wenn man vom Teufel spricht, als du vom Bourbon angefangen hast, habe ich gerade so gedacht, ja stimmt, Bourbon. Gerade so ganz extrem Bourbon. Ja, so ein bisschen Holz, ja gut. Doch, da habe ich eben nicht so drauf geachtet, jetzt mehr, dann kommt's natürlich. Wir haben, also ich hatte ja auch mal eine Flasche Vettern Karen, der war ganz anders. Der war sehr kakaoig, wenn du dich erinnerst. Und sehr schokoladig, Milchschokolade. Den hatten wir auf dem Stammtisch auch irgendwie mal eine Stunde lang in diesem einen Special Nosing Class von Marcel. Und dann war da irgendwie Schokomüsli oder irgendwie auch ganz extrem. Den haben wir hier auch irgendwann mal getrunken. Probierte Whiskys. Oh, das müsste ich auch mal wieder aktualisieren, aber ich glaube, der ist dann länger her, drin. Ja. Der war 15 Jahre alt. Der war auch Seite nicht verfügbar. Sehr gut. Da sind wir doch. Ja, vor 2,5 Jahren. 2,5 Jahren, so lang ist das schon her. Ja, der war auf jeden Fall sehr kakaoig, das weiß noch, die Flasche leider leer. Ja. Ich glaube, mein Vater hat noch davon. Naja, der hatte auch 58%. Den fand ich aber irgendwie geiler. Ich finde den auch nicht schlecht, den Whisky, den wir gerade im Glas haben. Aber ist ein bisschen nichtssagend. Also was heißt nichtssagend, aber es ist ein bisschen zu gefällig so. Ja. Viel süß, viel blumig, viel Obst und so, ja, und alles schön. Aber es gibt natürlich durchaus Leute, die mögen das. Mhm. Naja, ich mach mal hier so ein bisschen Water da rein. Okay. Das ist jetzt eine Überleitung. Unter anderem, ja. Wir sind natürlich auch schon wieder irgendwie da mit dem Thema eine Woche zu spät, weil das ging halt irgendwie letzte Woche durch die Medien. Sogar im Deutschlandfunk kam da drüber was. Und zwar... Er ist ein guter, der Deutschlandfunk. Ja. Berichtet auch über Whisky, ja. Haben gewiefte Wissenschaftler in der Nature... auf der Nature haben die herausgefunden. In der Nature ein Artikel oder ein Paper Paper heißt es in der Wissenschaft, gell? Ich meine. Ja. Veröffentlicht, worum, in dem es um Wasser und Whisky geht. Und kurz zusammengefasst könnte man sagen, dass das eher rauchige Whisky betrifft, weil dieser Stoff Guajacol, das ist ein Aromastoff, der sich bildet, wenn man Malz über Torffeuer trocknet. Dieser ist, haben sie herausgefunden, wasserliebend sowie auch wasserabweisend zugleich. Mhm. Und in einem... Das ist ja ein fantastisches Zeug. Alkohol, ja, in einer Alkoholkonzentration von 27 bis 45 Volumenprozent schwebt der wohl an der Oberseite des Whisky. Also da, wo wir ihn haben wollen zum Riechen. Mhm. Ja. Ist jetzt halt die Frage, wie sich das bei nicht rauchigem Whisky verhält. Und es ist natürlich auch immer die Sage, die Whisky besteht ja nicht nur aus Alkohol, Guajacol und Wasser, sondern da sind ja auch noch tausend andere Stoffe drin, die sich ja natürlich auch irgendwie anders verhalten. Deswegen... ist ja auch so erfahrungsgemäß nicht immer der Schluck Wasser im Whisky ganz gut. Also in so Fassstärke-Whisky. Ja. Von daher ist man eigentlich nicht weiter als vorher. Also, ist man immer noch einen Punkt, jetzt, oder? Ja, ausprobieren und dann gucken, ob es mit oder ohne leckerer ist. Ja. Also wohl... Aber ist ja auch das Wasser Interessante. Auch, wenn man jetzt wüsste, ist immer besser mit Wasser oder ohne... Doof. Ist auf jeden Fall ja schon so, dass Rauch oft, wenn man ein bisschen Wasser reinkommt, dazu gibt, doch ein bisschen mehr kommt. Also, ja. Wenn man jetzt so zurück überlegt. Naja. So. Keine Testen Ahnung. Testen wir das jetzt hier. Nichts gesagt und, oder viel erzählt und nichts gesagt, oder wie sagt man? Meinst du die Wissenschaftler? Nee, ich. Ach so. Ich habe dazu erst gesagt nicht so die Riesenmeinung. Ja, ich habe den Artikel auch nicht gelesen. Trinke ja also, doch relativ viel einfach so, wie es kommt. Ja. So wie es im Glas ist. Wir sind auch beide eigentlich meistens eher mit dem ohne Wasser besser gefahren. Ja. So, also es trifft unser beider Geschmack eher, würde ich sagen. Hier ist es so ein bisschen fruchtiger, würde ich sagen. Mhm. Das Florale ein bisschen zurück und das Fruchtige ein bisschen nach vorne. Aber dafür ist diese buttrige Note, sag ich mal, die Shortbread-Note nicht mehr so da, wie ich sie eben hatte. Die war eh schon ein bisschen weg, die ist jetzt komplett raus. Ja. Wir probieren einen noch einmal. Im Geschmack würde ich tatsächlich sagen, ist er besser. Ich auch. Wobei ich auch sagen würde, er ist runder. Ja, genau. So ein bisschen. Also er war eben schon sehr gefällig, aber irgendwie so ein bisschen, ne? Und jetzt ist er so richtig schön rund. Rund und voll. Ist natürlich, ja genau, ist natürlich immer noch gefällig, klar. Hat sich auch jetzt ganz grundlegend erstmal nichts verändert an dem Whisky, aber schmeckt ein Ticken runder. Ja, irgendwie. Runder und so ein bisschen mehr, also die Früchte und die Süße kommt noch so ein bisschen mehr raus. Finde ich jetzt geschmacklich tatsächlich besser. Gefällt mir auch ein bisschen besser. Ja. Boah, ich merke übrigens schon so krass jetzt die drei Schlücke Whisky. Es gab schon ein bisschen. Ich habe halt. Klein bisschen größere Schlücke genommen. Probe mundvoll. Mundvoll. Ja, kann ich mir vorstellen. Gib mir bestimmt aber gleich danach auch so. Ist natürlich auch Fassstärke. Ja, man ist ja nichts mehr gewöhnt. Wenig. Meistens. Ja, gut, vorbei. Ich habe halt auch einfach wieder... Also ich esse gleich noch was Größeres. Deswegen, also meine Hauptmahlzeit steht quasi noch bevor, weil mein Tagesablauf das jetzt verändert hat. Deswegen habe ich halt auch vor 3 Stunden ein bisschen Joghurt mit Obst gegessen. Ja, zum letzten Mal so. Dann, das macht halt einfach, gerade wenn man eh nicht so krass viel verträgt oder super oft trinkt, noch viel mehr Unterschied, finde ich. Ob man so eine Portion Nudeln im Bauch hat oder eben ein bisschen Joghurt mit Obst. Ja. Ich habe auch im Moment noch mal echt stark das Verlangen nach Whisky-Stammtisch. Okay. Ich will auch gerne noch mal hin, wenn ich es zeitlich irgendwie packe. Ja. Aber ich weiß nicht, wie ich den Abend überstehen soll. Ganz ehrlich. Ja, weil also wahrscheinlich 10 Whisky oder so. Wahnsinnig viel Brot und Shortbread zwischendrin. 10 Whisky packe ich, glaube ich, einfach nicht mehr. Nee. Da falle ich tot um. Würde ich auch nicht mehr im Ansatz, glaube ich, überleben. Hätte ich Angst. Ja, das ist wirklich völlig abwegig ich mittlerweile. Ich hätte noch viel mehr Angst um den Tag danach. Irgendwie. Keine Ahnung. Und ich muss ja jetzt nicht nach Trier irgendwie laufen zu Fuß, sondern ich muss ja jetzt auch noch irgendwie nach Oberbillig kommen. Dann. Das wäre ja, dann auch nochmal irgendwie... Also das wirft schon Fragen auf, so. Aber gut, wird sich vielleicht im September oder so. Wir machen mal den Alkohol-Testlauf am Samstag. Ja, wenn nicht, muss ich bei dir irgendwie pennen auf der Luftmatratze oder so. Ach ja, da kriegen wir schon hin. Obwohl, wenn wir mega voll sind, dann sind wir pennen auch einfach zusammen im Bett. Ja, hat man früh in der Jugend auch immer gemacht. Ja, das stimmt. Also da war das... Keine Ahnung, da warst du immer so voll, dass du froh warst, irgendwo unter... Also ich war ja nicht mal aus der Stadt direkt so. Ich war immer froh, wenn ich irgendwo unterkam. Ja. Ja, naja. Naja. Mal gucken, wir gehen ja am Samstag ein bisschen Wein probieren. Eben. Dazu dann machen wir den großen Testlauf. Nächste Woche mehr. Aber so ein paar Rieslinge probieren, das wird gar nicht schlecht. Mhm. Ja. Naja, was sonst so passiert in deiner Woche? In der genau einen Woche, seit wir das letzte Mal aufgenommen und veröffentlicht haben. Ja, meine Hand ist wieder okay. Schön. Schön. Also, ist jetzt nicht so spektakulär viel zu berichten, aber das Ding ist ab. Sieht alles soweit gut aus. Also auch unter dem Röntgenbild. Ja, aber ist doch schon irgendwie, allein sich irgendwie normal die Hände zu waschen oder so, ist schon ganz geil. Duschen zu gehen und so. Ja, also ich benutze die Hand jetzt auch wieder relativ normal. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht mache, ist Vollsportbelastung. Da wurde mir angeraten, noch 6 Wochen zu warten. So ein bisschen, klar, aber jetzt so direkt krass Bankdrücken mit Vollgewicht drauf. Oder also mir wurde vorrangig abgeraten, irgendwie Sport zu machen, wo ich mich hinlege oder hinfallen kann oder die Gefahr groß wäre, hinzufallen. Die ist natürlich immer da, auch wenn du eine Treppe runtergehst oder so. Aber im Eifer des Gefechts kommt das ja eher mal vor, als wenn man jetzt, keine Ahnung, normal unterwegs ist. Fall einfach auf die linke Hand. Ja. Ja, aber von daher... ist das Thema jetzt erstmal durch. Gott sei Dank. Das ist schön. Also ich meine, irgendwann hat man es ja dran gewöhnt gehabt, so. Aber ist schon besser so. Also man hat sich sehr viel schneller dran gewöhnt gehabt, das Ding nicht an der Hand zu haben. Ja, glaube ich. Irgendwie 2 Tragen oder so. Ja, ist ganz schon gut. Einfach echt, also wenn man dann mal sowas hat, ist schon einfach eine krasse Einschränkung so. Ja, aber... kann man ja nicht ändern, kann ne? Kann man nicht ändern, ne? Ja, sicher. Was habe ich sonst so gemacht? Ich habe... oh, ob ich das Fass jetzt aufmachen soll. Ja, mach es auf. Mach es auf. Komm. Okay, ich habe ein Buch gelesen. Du kannst es lesen? Ja. Jetzt muss ich aber gerade nochmal gucken, wie das heißt. Überbrück du mal schnell. Scheint ja spannend zu sein, dein Buch. Nee, das... ja, also es ging um World of Warcraft. Um World of Warcraft. Ja. Ah. Okay. Blood Plagues and Endless Raids. 100 Million Lives in the World of Warcraft. Und zwar hat das... das klingt ultra interessant. Das ist geil, das Buch. Also es ist tatsächlich ein Sachbuch, ne? Aber sagen wir mal teils. Also es beschäftigt sich mit WoW schon als ein soziales Phänomen. Ja. Und war es ja auch. Er war es ja auch. Oder und ist es? Also auch als so ein ganz krasser kultureller Moment, weil irgendwie, also A, finde ich, nimmt das eh immer mehr ab, dass es so geteilte Momente gibt, so weil jeder guckt irgendwie so seine Serien und auch beim Videospielen spielt so seine Spiele, aber das nimmt irgendwie das so... ey, und jeder kennt irgendjemanden, der WoW gespielt hat, oder jeder hat mal, also gefühlt jeder hat mal, den ich kenne, hat mal WoW gespielt, oder jeder, selbst meine Mom weiß, was WoW ist, so. selbst meine Mutter konnte mal die Arbeit in der Familienberatungsstelle, die hatte damals einen Fall von einem Schulverweigerer, der hat auch WoW gespielt. Da konnte die wenigstens sagen, hey, mein Sohn spielt auch WoW und hat dadurch einen Zugang gefunden. So. Aber das nur nebenbei so. Auf jeden Fall der Autor Anthony Palumbi, der hat selber auch gespielt, lange Jahre, der war Raid-Leiter bei irgendeiner, also der ist Amerikaner und hat aber in so einer spanischsprachigen mexikanischen Gilde irgendwie gespielt, okay. Keine Ahnung, total verrückt. Und die waren halt eine der besten spanischsprachigen Gilden oder so. Und erzählt halt einerseits eben so übergeordnete kulturelle Sachen bei WoW, also alles Mögliche, was dir dazu einfällt. Goldfarmer, Raiden, PvP, dann aber auch so Sachen wie halt eben die South Park Folge oder so Prominente, die WoW gespielt haben. Und aber auch eben ganz viel, der erzählt auch immer so ein bisschen natürlich seine Geschichte mit, ist halt dann irgendwann gewechselt in eine andere Gilde und keine Ahnung, hat aber heute bis heute noch irgendwie Kontakt mit den Leuten, mit denen er damals gespielt hat und so. So weiter. Das habe ich ja tatsächlich nicht mehr und das finde ich ein bisschen schade eigentlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin halt drauf gekommen, ich habe einen Podcast, den ich relativ regelmäßig höre, der ist auch mit Videospielen so ein bisschen beschäftigt, und jetzt nicht unbedingt mit, ja, keine Ahnung, also mehr mit Videospielen als kulturelles Phänomen, als jetzt, welches Spiel kam diese Woche raus. Und da sind halt eben oft Leute zu Gast und da war der auch da und hat so ein bisschen erzählt. Da habe ich gedacht, krass, klingt eigentlich ganz interessant. Und ich muss ganz ehrlich, ich habe das ziemlich krass so weggelesen, weil es super spannend war und es ist echt auch nicht schlecht geschrieben. Aber wie krass nostalgisch ich in dieses ganze Buch über war. Ich weiß nicht, was mir sonst so nostalgisch irgendwie... Ja, weil man hat ja doch auch einfach... also ich habe ja WoW gespielt. Nur 3,5 Jahre gespielt. Ja. Naja, knall, sagen wir mal 4. Aber mein Herr, also ich habe halt so oft gedacht, ja, genau. Genau so irgendwie. Ganz komisch. Ja, und also wir haben ja beide gespielt. Beide ja auch recht viel. Mhm. Wie eigentlich jeder. Oder? Also gibt es Leute, die nur so ein bisschen WoW gespielt haben? Nee, also wenn doch, Leute... Doch, muss es geben. Ja. Also die kommen aber im Buch auch am Rande vor, weil so, ja, aber so klar, wenn du... Das war natürlich aber auch so der Moment, du warst halt... Aber ich hatte auch immer so, also um jetzt mal irgendwie Struktur hier reinzubringen, also ich hatte oft immer so Momente, also dann habe ich mal irgendwie 2 Monate ultra viel gespielt und dann ich aber auch mal wieder ein Jahr nicht. So. Yeah. Und dann war das bei dir auch so? Ja, bei mir waren es gern mal so 2-3 Monate relativ intensiv. Also auch da jetzt, ich war trotzdem noch normal in der Schule oder so, aber relativ intensiv und dann mal 2-3 Monate fast gar nicht oder gar nicht so. Und dann immer so, und irgendwann habe ich halt 2009 aufgehört. September 2009, auch so von heute auf morgen. Auch da beschreibt er drüber, dass du dir zuvor, immer wenn du spielst, du denkst, wann du irgendwann halt nicht mehr spielst oder wie das so aussehen wird. Und da ist halt einfach, ja, ich habe keinen Bock mehr, hör's auf. Ganz, ganz komisch, so beschreibt er auch so ein bisschen. Und ich habe dann nochmal ein bisschen auf einem Privatserver gespielt, PvP. Da waren halt eigentlich fast nur Leute, die PvP gespielt haben. Und das war dann ganz cool. Da habe ich halt relativ viel Arena gespielt, so ein halbes Jahr noch. Ja. Tatsächlich auch mit so 2 Österreichern, in einem guten Team, aber noch ziemlich hoch. Ja. Aber irgendwie... Ja. Gut, ich hatte noch mal so ein Revival 2011 müsste das gewesen sein, als die Erweiterung Cataclysm rauskam. Da habe ich noch mit meinem damaligen... 2010 oder 2011. Ja, irgendwie so da inzwischen. Ja. Da habe ich mit meinem damaligen Mitbewohner, der auch sehr, sehr, sehr viel WoW gespielt hat damals, der war... zweitbester Tank in Rheinland-Pfalz. Das ist schon. Mit dem habe ich dann nochmal das Add-on durchgezockt und am Ende, ja, nicht geradet, aber so Instanzen halt gemacht. Ja. Ja, und seitdem auch nicht mehr, aber also ist auch wieder völlig raus so. Ja. Und was auf jeden Fall auch ist seit WoW, also es ist halt kein MMO mehr so wie WoW. So, weil es ist der Moment. Ich habe mal dieses Star Wars MMO ein bisschen gespielt. Genau, das habe ich gezockt auch. Und während ich das gespielt habe, habe ich mich mit Leuten drüber unterhalten, warum es nicht so ein gleicher Moment ist wie WoW. Ja. Also ich war natürlich, also der war da gerade im College, der war auch, oder er kam gerade ins College so, als er angefangen hat zu spielen. Und ich war halt gerade so 16, 17, also im Moment, wo du halt, wenn jetzt nicht sehr krasse, ich gehe die ganze Zeit eine Disco-Party machen, sondern ich bin halt Mettler und gehe am Wochenende auf Konzerte. Aber sonst bin ich halt daheim. Sonst habe ich halt viel Zeit zu Hause. Ich habe halt vorher auch schon Diablo 2 relativ intensiv, fast noch intensiver online gespielt, aber das hat einfach kam halt 2006 so genau zur richtigen Zeit für mich. So. Ja, genau. So in unsere Generation, ist total verrückt. Ja. Wie viel Zeit ich auch einfach da reingesteckt habe. aber ich hatte auch, also ich glaube, das ist halt irgendwie auch, können nicht alle verstehen, schon gar nicht irgendwie so eine ältere Generation, wie viel unheimlich schöne, tolle Momente man ja auch mit Menschen zusammen da hatte. Auf natürlich hast du halt nur das Avatar von denen gesehen, so. Ja. Aber was für krasse Momente man zusammen über den Voice-Chat und im WoW erlebt hat. Und man hat ja auch, ich weiß nicht, so nachmittags, man hat ja auch über alles gelabert, so. Also es ging ja nicht nur ums Spiel, das hast du so dann manchmal auch so dabei gemacht, klar. Aber es ging ja auch irgendwie um alles, so. Und du hast, also die Menschen haben super viel an deinem Leben teil, so. Auf jeden Fall. Du hast, ja, keine Ahnung, ne, oder einfach bis nachts spät einfach mit irgendjemandem unterhalten, weil der halt da war. Oder irgendjemand kam betrunken heim, war dann im Teamspeak noch da, oder keine Ahnung. Ich meine, ich habe ganz lange Jahre vor in der Gilde gespielt, wo sehr, sehr viele Leute, die ich so kannte, also aus meinem normalen Freundeskreis drin waren. Deswegen war das nochmal so ein bisschen was anderes. Ja, das hatte ich tatsächlich nicht. Die haben sich darüber aber auch gefunden, also muss ein bisschen aufräumen, weil es ganz interessante Geschichte. Also ein Teil der Leute kann ich halt aus Trier, 2-3, und ein Teil der Leute bei mir aus dem Dorf. Und die haben zum Teil, glaube ich, ein halbes Jahr oder so auch zusammen gespielt und schon zusammen geradet. Und dann haben wir irgendwann mal, weil das ja wirklich auch nah war, eine Party gemacht. So. Und die Leute haben es einfach innerhalb von einer Sekunde, ohne dass bekannt war, wer war, genau gewusst, wer irgendwie welchen Charakter spielt und wer das ist. Das war total krass. Und ja, keine Ahnung. Also die Gilde hieß unheimlich fieser Haufen, abgekürzt UFH. Und ja, das ist einfach mega krass. Und das hat auch, das beschreibt ja auch, du auch jemand, egal, also wenn du irgendwie mit jemandem redest, ob du jetzt den wahnsinnig gut kennst oder mit dem zusammen gespielt hast, selbst wenn du die fast gar nicht kennst, wenn der auch WoW gespielt hat, hast direkt so ein Thema, über das du dich eigentlich Stunden austauschen kannst und wo du, das ist total verrückt. Ja, war so ein ganz, ganz krasser Nostalgietrip. Werde ich auch, also ich lese gerade noch ein Buch, aber wenn ich das, also es ist gerade ganz, ganz nach oben gerutscht auf die To-Read-Liste. Das liest sich echt gut. Also ich hab da, da war viel so, wo ich gedacht habe, ja, geht mir sehr ähnlich. Ja, und also steht hier auch im Text, before Facebook or Twitter. Mhm. Das stimmt halt tatsächlich, du hast halt... Das war ein soziales Netzwerk. Gerade bei Vanilla WoW, wo du noch über, also wo du nicht diese... Also da gibt's ja diese Instanzen und irgendwann kam es, dass du einfach in einem Dungeon-Browser Leute gesucht hast und bist dann dahin teleportiert worden. Irgendwann auch über deinen Server hinaus. Genau. Also weil dein Server war ja dein soziales Umfeld im Spiel. Ja, aber ganz früher, als es anfing und als ich meine Hochzeit hatte, da musstest du immer noch im Chat, also im Textchat, die Leute zusammensuchen dafür. Und wenn du halt jetzt gerade nicht genug Leute in der Gilde hattest oder so, irgendwann warst du halt so vernetzt, dann hattest du deine Leute, komm, wir machen das schnell so. Aber ganz am Anfang, da musstest du ja auch erstmal Leute kennenlernen und dann hast du halt auch Gruppen gesucht oder bist beim Questen, hier der Typ, der läuft die ganze Zeit neben mir hier her beim Questen. Ich whisper den mal an und dann hast du so direkt irgendwie mit dem connected und bist dann irgendwie zu dem im Teamspeak oder der zu einem und irgendwie, oder du hast den dazugeholt oder das hat sich so super krass, da hast du super krass Leute kennengelernt. Auch, weißt du, ich ja nie irgendwo auf Partys fremde Leute angelabert, aber im WoW, hey, hier, ja, du läufst die ganze Zeit mit mir rum, komm, wir machen mal Quests und so. Das war irgendwie... Hast du da super krass soziale Interaktion gehabt? Bevor diesem ganzen Social Media Scheiß, den es da ja irgendwann gab. Und vor allen Dingen, aber auf eine andere Art und Weise, weil das Spiel hat natürlich ganz unterschiedliche Arten von Leuten aneinander gebunden. Während du mal bei Twitter gefühlt immer mehr in der eigenen Blase noch mittlerweile unterwegs ist, so und ganz viel ausblendet einfach, weil man entscheidet. Klar kannst du in WoW auch, aber eigentlich im Prinzip nicht, weil es sagt ja auch, ne, Raid-Gilden haben sehr viel mitgemacht in Bezug auf, was für ein Arschloch kann hier drin sein, solange er Leistung gebracht hat. Ja. Nee, oder auch, oder wenn jemand eine Scheißaktion gebracht hat, dann hat halt der halbe Server den gelyncht, so. Also, ja. Er war halt auch, es gab irgendwann, wusstest du so, gab es so Leute und der ganze Server haben die dann gesucht und so und irgendwie, das war schon einfach ein krasses System, was sich da aufgebaut hat, so. Aber noch mal kurz zum Thema soziale Kontakte und wie einfach, vor allen Dingen auch sowas eine Gilde. Da habe ich habe am Anfang halt auch mit einem guten Freund von mir, mit dem ich Diablo gespielt habe, sind wir dann irgendwann, haben wir unsere Diablo-Accounts verkauft und haben dann davon ein Jahr oder noch mehr WoW finanziert. Wir echt ganz gut Geld dafür gekriegt. Da haben wir angefangen, WoW zu spielen. Da war dann schon die erste Problematik, er hat mehr gespielt als ich, also war mir irgendwann nicht mehr so, ja, wir können jetzt alles gerade zusammen leveln, so. Weil der recht schnell einfach 10 Level auseinander bist und dann hat es sich schon nicht mehr gelohnt. Und dann war der auf einmal irgendwann in der Gilde und ich habe eigentlich immer gedacht, ja, das war das Level erstmal und dann gucke ich mit Level 60 und dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt kann ich entweder noch mehr quasi den Anschluss verlieren oder es geht auch in die Gilde. Ja. So, und irgendwie 2 Tage später oder 3 Tage später habe ich dann auf einmal mittags, als ich aus der Schule kam, mit Leuten in Teamspeak haben, die alles über das Spiel wussten, weil die auf einem anderen Account irgendwo ultra krass geradet sind und alles kannten und die mir alles erklärt haben, was es dazu zu geben, zu wissen gibt oder so. Und vor allen Dingen bist du da irgendwie da rein, also mir ging es damals so, obwohl ich mich bei Diablo natürlich auch schon mit so Sachen wie Guides und so beschäftigt hatte, das war ja auch mein erstes MMO und das war für super viele Leute das erste MMO und für viele auch das letzte. Du bist halt da rein. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung von nix, so. Ja. Ich würde wirklich dafür Geld bezahlen, nochmal so anfangen, einfach ohne irgendwas zu wissen, weil so konnte ich auch nie wieder ins Spiel reingehen, auch bei dem Star Wars Spiel. Da habe ich im Vorfeld alles gewusst, weil es dazu aus der Beta schon gab. Deine ganze Skillung, die du machen musst. Da war ich schon so drin und habe schon alles drin, dass im Prinzip dieses Entdecken und Staunen und oh und hier und da. Ja, weil so eine Welt gab es ja auch nicht vorher. Nee. Du bist da durchgelaufen und dachtest, ey, krass, das Anfangsstartgebiet ist so groß wie jedes andere Spiel, was ich vorher gespielt habe. So. Also gerade bei mir, weil ich habe ja vorher sehr viel Shooter gespielt. Ja. Da kann die Stadt ja alles nicht so. Und dann kommst du da in dieses Startgebiet und dann läufst du das erste Mal in die Hauptstadt rein oder so. Und die ist einfach so unfassbar riesig. Und du kannst überall hin und überall laufen Leute rum und überall laufen verkackte Spieler rum, die einfach genauso dumm wie du gerade vor ihrem Rechner da sitzen. Ja. Und dieses Mannequin bewegen mit der Tastatur und der Maus. Und ich fand das so unfassbar überwältigend am Anfang. Und irgendwann und dann triffst du eben auf Leute, die schon voll die krassen Sachen haben, oder wie, ne, ja. Und voll den Plan im haben. Und alles so wissen. Und irgendwann bist du selber so jemand. Also, ja. Ich war halt auch ich hab halt zu Wrath of Lich King Zeiten, mit am intensivsten, geradet. Da hat mir auch ein Gegenstand zum Best-in-Slot-Gear gefehlt, so. Da war ich einer der 4, 5 best-equipsten Heildruiden auf diesem Server, so. Und die saßen dann immer zusammen in Okrimar, wo ja eh die Leute saßen und mir so, und da warst du auf einmal einer von den krassen Leuten, die so, ja, halt mit dem krassen Scheiß rumgelaufen sind und so, und wo dann die Level 5 Charaktere kamen und stehen geblieben sind und deinen Charakter zu betrachten oder so. Total verrückt. Ja, das war auf jeden Fall echt eine super, super witzige Zeit. Also, man könnte auch echt einen ganzen Podcast mit Anekdoten darüber füllen. Ich glaube übrigens auch für Leute, die jetzt kein WoW gespielt haben, ist das Buch trotzdem nicht so ganz uninteressant, weil der das, also klar, ne, wenn du das alles selber erlebt hast, hast du halt so ganz krass so, oh ja, oh, Nostalgie. Ja, aber vielleicht aber auch einfach sehr interessant geschrieben und auch so ein, wirft ein paar ganz gute Fragen auf. Ein Beispiel muss ich noch erzählen, das ist relativ früh im Buch. Es gab damals so ein sehr bekanntes Video, da ist irgendwie eine Spielerin gestorben. Und dann haben die halt im Forum verkündet, dass die ein Begräbnis machen für den Charakter so. Keine Ahnung, weil die nicht wussten, was machen wir jetzt damit. Oder wie gehen wir damit um? Und haben im Forum halt so einen langen Post gemacht. Jeder, der sich verabschieden mag, der kann dann kommen so. Und haben das auch schön inszeniert. Und da gab es halt auf dem Server eine Gilde, die halt eigentlich nur PvP-Spieler hatte. Irgendwie Serenity Now oder so. Und die haben dann halt ein Video dazu gemacht und haben die ganze Beerdigungsszenerie etwas zerschossen. sehr, sehr lustig. Im ersten Moment denkt man natürlich, oh, ultra krass, weil da ist ja wirklich jemand gestorben. Aber andererseits, die Frage wirft halt auch so ein bisschen auf, ja gut, die haben halt Spaß, auch so moralisch in Anführungszeichen verwerflich ist, ein Spiel genutzt dazu, Spaß zu haben. Ja. Das ist ja eigentlich der Idee, die hinter einem Spiel steht, viel näher, als so ein Spiel zu nutzen, um sich von jemandem zu verabschieden, der irgendwie in Real Life gestorben ist. Aber auch da ist natürlich dann auch schon wieder drin, dass eben nicht einfach nur ein Spiel ist, sondern noch viel mehr. Aber das ist auch eine sehr, sehr interessante Anekdote. Und das Video ist absurd lustig. Muss ich dazu sagen. Gibt ja auch, also die ganz berühmte Leroy Jenkins Video, da kennt ja auch jeder Mensch, glaube ich, der im Internet sich bewegt. Nee, aber das Spiel auch tatsächlich, oder das Buch vielleicht auch interessant, also ich habe es jetzt noch nicht gelesen, ja. Aber weil es Leuten dann das mal eröffnet, so. Ja. Also, warum die Kids das die ganze Zeit gezockt haben, so. Weil es war halt echt einfach nicht nur dummer Scheiß, so. Ist halt nicht einfach nur so ein Spiel. Nee. Und ja. Ist wirklich was, also tatsächlich auch ohne das Buch so, gibt immer jedes Jahr schon so 3, 4, 5 Momente, wo ich einfach nur denke, oh krass. Irgendwie, ja. Da wo ich einfach aus dem Nichts raus nostalgisch werden zu denken. Ja, oh, auf jeden krass, Fall. Ey. WoW war schon eine super geile Zeit. Ist halt echt krass, weil ich habe auch immer noch jemanden im Bekanntenkreis, der spielt immer noch. Also der spielt seit 17 Jahren WoW. Sind 17, oder? Nee, 2004 kam es raus in den USA und 2005 in Europa. Nee, dann sind es 13. Trotzdem. Spielt seit 13 Jahren WoW. Ja, ich habe auch zwei gute Freunde, die spielen zwar auf dem Privatserver, die spielen tatsächlich noch, die raiden einen Tag in der Woche. Und die spielen noch so. ganz, ganz verrückt. Und das habe ich jetzt halt nie probiert, weil ich nie dann nochmal gespielt habe, aber scheinbar immer war es so ein bisschen habe ich ja auch dann irgendwie, die haben halt irgendwann diese Talentbäume ein bisschen rausgenommen oder so verschlankt und da habe ich irgendwie immer so das Gefühl gehabt, das ist jetzt nicht mehr so mein WoW und das bei dem halt auch irgendwie der Autor ist halt auch irgendwie, spielt länger nicht und meint aber trotzdem bist du wieder direkt so voll drin. Auch wenn du denkst, so ja, ist alles so für die Casuals gemacht und keine Ahnung, du spielst halt und ist einfach wieder ganz krass drin. Ja, Max. Ja, ja, aber nein. Ja, aber nein. Boah, nee. Aber das wäre wahrscheinlich auch wieder so. Es wäre halt nicht wie früher. Ja, es wäre nicht wie früher und wahrscheinlich spielst du dann so ein Wochenende viel und dann ist es auch wieder gut. Ja, so ähnlich wie von der Zeit Diablo. Genau, das war so eine Woche lang krass. Wirklich extrem. Ja. Und dann war wieder gut so. Ja. Ja, aber ich meine, ich würde mich ja bei WoW erstmal durch irgendwie 3, 4, 5 neue Add-ons spielen. Ja, so. Stimmt. Wobei aber das mit dem Leveln ist ja mittlerweile auch super krass. Also bis Level 60 hast du früher echt noch richtig lang gebraucht. Ja. Aber mittlerweile spielst du ja bis, was ist denn mittlerweile? 90, 95, keine Ahnung. Nee, 110. 110 ja. Schon, okay. Das ist jetzt schon das 6. Add-on, kann das sein? Also... Also ich habe damals... Crusade, Wrath of Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Trianor und jetzt Legion. Ja, 6. Add-on. Ja, so ja, alle 2 Jahre eins. Cataclysm war 85, ja. Genau, ja. Und ja, dann kam... Das habe ich noch gespielt und dann... Glaube ich 95 mehr. Oder so. Ne, okay. Oder 90, 100 und dann 110. Mhm. Ganz verrückt. Ja. Ja, aber wie gesagt, ist halt auch tatsächlich kein MMO wieder so erfolgreich gewesen. Wie auch. Das ist aber auch so eine Sache, da habe ich mal damals zur Schulzeit noch, also das ist jetzt auch schon ewig her, also auch schon fast 10 Jahre, da kann gut sein, dass 10 Jahre her ist, der hat auch nie WoW gespielt. Hat irgendwie, oder? Nee, der hat immer Angst gehabt, dass er dann zu krass abrutscht und nicht wieder loskommt. Kann ich verstehen. Auf jeden Fall, wir haben irgendwie da mal länger drüber diskutiert, ob es jetzt gut ist für MMOs als Genre oder nicht gut, dass WoW gibt. Und letzten Endes, weil ständig wurde irgendwann ein neues Spiel als WoW-Killer gehypt. Und die waren und alle nicht so. Ja, wobei du halt auch mal sehen musstest, WoW war dann schon 3, 4, 5 Jahre lang auf Feinschliff poliert und die kamen halt gerade neu raus. So, natürlich ja. Waren die nicht genauso gut, so, aber irgendwie konnte sich dann nie ein Spiel so ganz. Es gab echt richtig geile Ideen, wo ich auch gedacht habe, boah, das ist echt richtig, wird geil ja. Und so, aber hat sich auch einfach ja, wie du schon eben gesagt hast, das war halt niemals mehr dieser Boah-Moment so. Also, dass du so da rein bist in diese Welt und so völlig überwältigt warst. Ja. Und natürlich wäre es auch einfach wieder super anstrengend gewesen, sich dann seine ganzen Strukturen aufzubauen. Ja, das hat, kommt ja auch dazu. Du hättest so halt tatsächlich wirklich viele Leute dazu bewegen müssen, zu wechseln und bei einem anderen Spiel zu bleiben. Und das hat nie funktioniert. Ja. Naja. Aber ist echt ein, durchaus eine Empfehlung wert. Werde ich mir auf jeden Fall auch mal ja reinziehen. Reinziehen. Jo. Ja, ich glaube, dann machen wir es einfach so, als packen wir es so zusammen, oder? Als WoW-Folge. Als WoW-Folge. Ja. Weil okay, jetzt noch irgendwie ein anderes Thema ja, wird nicht passen. Und ja, dann vielleicht noch als Abschlussinformation. Ich habe die Woche vor meinem mündlichen Abitur, anstatt zu lernen, WoW gespielt und habe mir mit meinem Druiden den Titel Hüter des Szenarios gefarmt. So viel dazu. Und du hast trotzdem Abitur gekriegt. Ja, richtig. Ich habe gedacht, es kann jetzt im besten Fall eine 2,0 im Abitur haben, im schlechten Fall eine 2,3. Wo ist der Unterschied? Ja, dann ist das scheißegal. Ja, war mir auch scheißegal. Ist 2,2 geworden und ich habe einen Titel gefarmt. Ja. Den ich wahrscheinlich nach 3 Tagen getauscht habe gegen irgendeinen anderen Titel, aber ey, der war cool, der Titel. Der war too cool. Ja. Alles klar. Dann verabschieden wir uns heute aus Azeroth. Ja. Das ist korrekt und bis zum nächsten Mal. Immer schön die Mats farmen.